Versuchen, was beginnen, dieser völlig in Krieg, rasch ist tot, mit deren Sinnen. Wer das könnte, wüsste Rat, wer das könnte, wer das könnte, wer das könnte, wüsste Rat. Was verboten, was beginnen, was beginnen, was verboten, was beginnen, dieser völlig in Krieg, in Krieg. Priest ist Christus. Alles des Hilfen ist vergeblich. Komm, so spart, beides ist vergeblich. Beides kommt zu spart, zu spart, zu spart. Dieser Mann ist nicht tot. Ist nicht tot, ist nicht tot. Erlaube sie. Zum Beispiel. Also tot. Nein. Klarer Fall. Was? Erklag. Gar ist fulminant. Nein, nein, nein, nein. Ein Verwundeter. Kein Glück. Ihr Freund. Ein Hang in den Menschen, die angeborene Güte zu verbergen. Genug, wenn sie versagen, siehe, hier erscheint sie im Sinnbild des Inselns. Haltet an, guter Mann, und helfet Gottes Lohn und einen Taler.